Ja, die neuen superschnellen und richtig großen 3D-Flash-Speicher, sie werden also vermutlich zuerst im sogenannten High-Performance-Computing-Sektor und im Großrechnerbereich anzutreffen sein. Dort bei den Mainframes verzeichnet übrigens auch die Linux-Gemeinde gerade große Erfolge. Das jedenfalls war Anfang dieser Woche auf der LinuxCon in Seattle zu beobachten. Die Vertreter des Open Mainframe Projects haben nämlich für ihre Linux auf Großrechner-Initiative nicht nur alle relevanten Hersteller mit ins Boot holen können, sondern gleich auch noch den größten Werkzeugkasten mit Open-Source-Anwendungen vorgestellt. Peter Welchering hat sich die Auswirkungen auf die Welt der Großrechner erklären lassen. Weltweit läuft ungefähr die Hälfte aller Großrechner mit einem Linux-System. Inzwischen gibt es mehr als 3500 Softwarepakete für die Linux-Großrechner. Das offene Betriebssystem zählt also durchaus zu den wichtigen im Großrechnerbereich, ist allerdings bei den mittelständischen Unternehmen noch ein wenig unterrepräsentiert. Die Mittelständler beklagen vor allen Dingen die doch unzureichende Unterstützung ihrer Anwendungsprojekte durch Open-Source-Software und offene Standards. Doch das dürfte sich bald ändern. Auf der Fachkonferenz LinuxCon in Seattle sind am Montag nämlich gleich mehrere Open-Source-Pakete und offene Standards vorgestellt worden, die hier wichtig sind. Andreas Tomasch, der für die IBM im Open Mainframe Project engagiert ist, bewertet das so. Was es heute nochmal besonders macht, ist, dass wir den zweiten und dann großen Meilenstein bei der Öffnung des Mainframes machen. Wir hatten vor ca. 15 Jahren schon mal die Öffnung, in dem Linux auf den Mainframe portiert worden und dann auch entsprechend unterstützt worden ist. Das ist sehr gut angenommen worden und wir gehen jetzt den zweiten Schritt und öffnen das Ganze nochmal mit weiteren offenen Standardkomponenten obendrauf, sei es neue Datenbanken, also neu entstehende Anwendungsszenarien für den Mainframe. Alle gängigen Datenbanksysteme für Linux-Großrechner sind jetzt als Open Source verfügbar. Außerdem stehen gleich mehrere Werkzeuge bereit, die den simultanen Einsatz unterschiedlicher Betriebssysteme auf einem Linux-Großrechner erlauben. Diese Hypervisoren genannten Visualisierungspakete sorgen auch für die saubere Abgrenzung virtueller Speicher. Das war immerhin eines der Hauptthemen der LinuxCon in Seattle. Andreas Tomasch. Was passiert in der Industrie? Ein großes Stichwort dort ist das Thema Cloud. Und eine wichtige Voraussetzung für das Thema Cloud ist das Thema Standardisierung. Und wenn man es richtig macht, eigentlich das Thema offene Standards. Und einer dieser offenen Standards ist das Thema Linux, das Thema OpenStack, Chef, Docker, alle diese Technologien darunter. Und genau dafür öffnen wir jetzt den Mainframe, indem wir diese Technologien auf dem Mainframe verfügbar machen. Wer von der Cloud spricht, muss natürlich auch Lösungen für die Anbindung mobiler Anwendungen parat halten. Und hier spielt Andreas Tomasch zufolge eine wesentliche Rolle. Die Offenheit von Linux, um all diese neu entstehenden Ökosysteme rund um das Thema mobile App-Entwicklung, und damit meine ich nicht die App, die irgendwo läuft, sondern hinten die Daten und Transaktionen, die irgendwo wieder abgearbeitet werden müssen, die auf dem Mainframe zu realisieren. Und das ist der Weg nach vorne, zu sagen, dort Skalierbarkeit, extrem sicher, die passende Cloud für diese neue Art von Anwendung aufzubauen. Unterwegs im Zug will der Anwender noch schnell einen letzten prüfenden Blick auf seine Präsentation werfen und holt sie sich aufs Smartphone. Oder er lässt sich aus seinen ungefähr 6500 E-Mails das Angebot für den Sommerurlaub heraussuchen. In solchen Fällen müssen die Daten aus der Cloud schnell verfügbar sein. Gleichzeitig darf nur ihr rechtmäßiger Besitzer auf sie zugreifen. Datenmanagementlösungen für die Cloud müssen deshalb schnelle Verfügbarkeit, Datensicherheit und die Privatheit der Daten garantieren, meint Cloud-Spezialist Detlef Schmuck von der Hamburger TeamDrive GmbH. Es sind halt drei Komponenten da. Es ist der Client-Rechner, der die eigene Datenhoheit hat und die Daten verschlüsselt und kontrolliert. Es ist das Internet da, was den Zugang zur Cloud ermöglicht. Und es ist die Anforderung an den Cloud-Anbieter da, für eine 99,999 hohe Verfügbarkeit zu sorgen. Das bieten große Cloud-Anbieter wie Amazon, Google, Microsoft, bieten diese hohe Verfügbarkeit in der Cloud an. Mittelständische Unternehmer wollen aber nicht von den großen Cloud-Anbietern abhängig sein. Sie wollen ihre eigene Unternehmenscloud. So etwas aufzubauen erforderte bisher sehr hohe Investitionen. Mit den Open-Source-Paketen, die das Open Mainframe Project hier nun zur Verfügung stellt, sind Unternehmensclouds auf Linux-Großrechnern recht preisgünstig zu realisieren. Die Botschaft auf der LinuxCon in Seattle lautete da ganz klar, das werden die großen Cloud-Anbieter deutlich zu spüren bekommen. Die preisgünstige Cloud auf Basis eines Linux-Großrechners hat aber noch eine zweite Konsequenz. Auch die Mainframe-Hersteller rechnen mit einem sehr, sehr guten Geschäft. Peter Welchering über das Open Mainframe Project.